Wie verhielt sich nun meiner inneren Zerrissenheit gegenüber mein Seelenführer, der Jesuit Nix? Dass er mich über die Schwierigkeiten hinwegbrachte, habe ich schon gesagt. Aber wie? Zunächst war es die uralte, so einfache, ultramontane Beruhigungsmethode, die im Jesuitismus Auferstehung und Fortentwicklung erlebt hat, die dieser in allen Sätteln seines Ordens gerechte Mann meisterhaft anwandte. Alles sind Versuchungen des Teufels. Er gönnt ihnen ihr Glück und die Gewissheit des Himmels, den er verloren hat, nicht. Also der Teufel wurde heraufbeschworen, Schwierigkeiten und Bedenken gegen Glauben und Jesuitenorden, die im Glauben und in Einrichtung des Ordens begründet sind, gibt es nicht, darf es nicht geben. Schlechtigkeit der eigenen Natur und vor allem Einflüsterungen des leibhaftigen Gott sei bei uns sind die allgemeinen Quellen aller sich regenden religiösen Widerstände. Ich wiederhole, was ich ähnlich schon einmal gesagt habe. Was alles verdanken römische Kirche und ihre Orden nicht dem Teufel, dem großen ultramontanen Schäferhunde? Lebendig Erhaltung des Glaubens an den Höllenfürsten ist geradezu Lebensfrage für das ultramontane Rom. Deshalb die riesige, jährlich anwachsende ultramontan-katholische Teufelsliteratur mit all ihren blöden Aberglauben. Selbstverständlich verfing der Teufelsschreck auch bei mir, umso mehr, als der Jesuit Nix ihn vertiefte durch allerlei Andeutungen und Erzählungen aus seiner und anderer Jesuiten seelsorgerischen Tätigkeit über sichtbares Eingreifen des Teufels. Mit dem Höllenmotiv verband Nix religiös und psychologisch klug zwei andere: den Appell an meinen Idealismus durch den Hinweis auf die Ehre Gottes und die in religiöser Umhüllung erfolgende Aufstachelung asketischen Hochmutes durch Betonung, dass nur zu besonders hohem und großem Auserwählte solchen Anfechtungen ausgesetzt seien. Im Schmelztiegel der Leiden werde bald das Gold der Heiligkeit gewonnen. Mehr brauchte es bei meiner damaligen Gemütsverfassung nicht. So sehr ging ich als Sieger, eigentlich als Besiegter aus dem Kampfe hervor, dass von da an jahrelang meine Natur wie ein gut dressierter Hund gehorchte. Ein Willensakt und auch ihr schärfstes Widerstreben verschwand. Über ein Feld von Leichen natürlicher Empfindungen und Urteile schritt ich meines Weges weiter. Nix muss über meinen Sieg an den Ordensgeneral berichtet haben, denn gegen Ende meines Wünansrader Aufenthalts erhielt ich vom Ordensgeneral, dem alten Pater Bex, ein Schreiben, worin er sich über meine Fortschritte in der Tugend sehr befriedigt äußerte. Gerade wegen der eben geschilderten Kämpfe war das Jahr in Wünansrade ein sehr asketisches. In Selbstüberwindung, Verleugnung der eigenen Neigungen und Verdemütigung konnte ich nicht genug tun. Ein Laienbruder litt an hochgradiger Schwindsucht, verbunden mit quälendem Husten, wobei er nicht die Kraft besaß, den Schleim auszuhusten. Als Vergünstigung erbat ich mir, viel bei ihm sein zu dürfen, und oft entfernte ich mit dem Finger die zähen Schleimmassen aus dem Mund und Rachenhöhle des Kranken. Die Schulbankreiterei mit ihrem Pensis und so weiter war mir scheußlich, aber kein wirklicher Sekundaner und Primaner hat eifriger seine Penälerpflichten erfüllt als ich mit meinen 28 Jahren. Häufig erbat ich Erlaubnis, Küchendienste zu verrichten, die auch deshalb besonders angreifend waren, weil die ohnehin karg bemessene Erholungszeit dadurch sehr verkürzt wurde. Ganz in der Nähe von Wünansrade liegt der Stammsitz meiner Familie, Schloss Hohnsbruch. Merkwürdigerweise war ich früher nie dort gewesen. Brennend gern hätte ich den großartigen Bau, die Wiege meines Geschlechts gesehen. Geflissentlich mied ich auf den Spaziergängen auch nur in die Nähe zu kommen, bis der Jesuit Nix, der davon gehört hatte, mir befahl, hinzugehen. Besondere Hervorhebung verdient auch mein Lebensopfer, das ich in Wünansrade brachte. Die Jesuitenaskese, auch die allgemein ultramontane, kennt und empfiehlt die Aufopferung des eigenen Lebens für einen anderen, dessen gefährdetes Leben wertvoller ist als das eigene, das heißt, man bittet Gott, den Herrn, über Leben und Tod, er möge einen selbst sterben und den anderen dafür leben lassen. Voraussetzung für diesen heroischen Akt sind, dass die Aufopferung mit Erlaubnis des Seelenführers geschieht und dass man dabei imstande der Gnade ist, das heißt, nicht mit schwerer Sünde belastet. Nun war während meiner Wielandsrader Zeit eine literarische Leuchte der deutschen Ordensprovinz, der Jesuit Greiten, schwer und, wie uns gesagt wurde, hoffnungslos erkrankt. Meine entsetzlichen seelischen Leiden ließen mir den Tod als Erlösung erscheinen. So fragte ich den Jesuiten Nix, ob ich das Lebensopfer, das mir aus dem Noviziat bekannt war, für den Kranken bringen dürfe. Ich erhielt die Erlaubnis und die Anweisung, beim nächsten sakramentalen Segen, das ist eine Abendandacht vor der ausgestellten Monstranz mit der konsekrierten Hostie, mein Leben Gott aufzuopfern. Mit welcher flehentlichen Inbrunst ich das Opfer gebracht, wie innig ich den in der Hostie, wie ich glaubte, gegenwärtigen Gott gebeten habe, mein armes Leben anzunehmen, mich den übermenschlichen Kämpfen zu entziehen und mich, wie ich glaubte, in die Sicherheit der Ewigkeit einziehen zu lassen, entzieht sich des sprachlichen Ausdrucks. Aber ich lebe noch heute. Auf das Vorkommnis komme ich zurück bei Besprechung meiner gegenwärtigen Stellung zum Glauben an Gott und seine Vorsehung. Auch körperliche Strengheiten, Geißel und Bußgürtel habe ich in Wünansrade mit Billigung meines Seelenführers Nix mehr als sonst in meiner ganzen Jesuitenzeit angewandt, obwohl mein Körper damals wegen der aus den inneren Kämpfen entstehenden andauernden Schlaflosigkeit Buße genug übte. Härteste Askese war auch, dass ich nach außen hin nichts verlauten lassen durfte von meinen inneren Leiden. Briefe an meine Mutter und andere mussten Glück und Zufriedenheit mit meinem Berufe kundgeben, während das Gefühl der Verzweiflung mein Inneres durchwühlte. Bei Besuchen, die in Wünansrade wegen der Nähe von Verwandten einige Male stattfanden, auch meine Mutter suchte mich dort auf, mussten heitere Miene und gelassenes Wesen die Seelenstürme mit ihrer Qual verdecken. Wenn solches Verhalten mir unwahr schien, war die stereotype Antwort des Jesuiten Nix: Was Sie an Verzweiflung und Widerwillen empfinden, sind nicht Sie. Das sind vom Teufel erregte Empfindungen. Sie, in Ihrem besseren Selbst, erkennen Ihr Glück und freuen sich seiner. Noch heute schüttelt mich das Entsetzen, wenn ich an das Glück und die Freuden denke, die ich damals empfunden habe.